欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich möchte gerne ein Doppelzimmer für zwei Nächte buchen. Guten Tag. Wann möchten Sie anreisen? Wir planen unseren Aufenthalt vom 15. bis zum 17. August. Einen Moment, ich schaue nach. Ja, ein Zimmer ist noch verfügbar. Möchten Sie wissen, ob das Frühstück inklusive ist? Ja, das wäre wichtig. Und hat das Zimmer eine Klimaanlage? Ja, alle unsere Zimmer sind damit ausgestattet. Die Buchung wird sofort bearbeitet. Wie möchten Sie bezahlen? Mit Kreditkarte. Kann ich die Reservierung eigentlich kostenlos stornieren, falls etwas dazwischen kommt? Ja, bis 24 Stunden vor der Anreise. Ich schicke Ihnen gleich die Bestätigung per E-Mail. Sie müssen sie nur noch bestätigen. Super, danke. Wir freuen uns darauf, bei Ihnen zu übernachten. 刚才的对话非常实用。一开始 Julian 说他想预订一间双人房，用了 buchen 这个动词，还有 das Doppelzimmer 也就是双人房。 接着我们提到入住时间，我用了 der Aufenthalt 这个字，代表停留期间。而 Hannah 查了一下，说房间是 verfügbar， 意思是还有空房可以使用的。 没错，这时候我问了一个很重要的问题，您想知道是否包含早餐吗？这里出现了我们今天的第一个语法重点 ，ob 引导的间接问句。 对 ，Möchten Sie wissen, ob das Frühstück inklusive ist？ 这里的 ob 意思是是否，而且在这种从句中，动词要移到句子的最后面。另外 ，inclusive。 就是包含的意思。 接着 Julian 问房间有没有 die Klimaanlage， 也就是空调。我回答说预订程序会立即办理。这里用了现在式被动语态 die Buchung wird sofort bearbeitet。 这就是第二个语法重点。被动语态的结构是 werden 加上动词的过去分词，在这里 wird。 是助动词 bearbeitet 是办理的意思。 最后 Julian 提到用 die Kreditkarte 信用卡付款，并询问是否能免费 stornieren 也就是取消预约。 我只需要在收到信后点击 bestätigen 确认，就能开心的去饭店 übernachten 过夜休息了。 希望大家学会了如何在饭店预订房间，我们下次见。